1. Herr, du Gott, dem diver Geltung zustate, seis dich in deiner ganzen Herrlichkeit und Greifein. 2. Erheb dich als Richter der Welten bestraft die Hope Mutagen so, y es iren taten entspricht. 3. Y lange noch, Herr, dürfen die Gottlosen triumphieren und erfreud über das unrechte Fensegen. For es iever Brighton Hoke Mutage wert und al jubeltate pralen ungeniet mit ira bossheit, warend sie and a herb wordigen. 5. Sie unto drucken dane voke, herr, und quailen diagenigen, die zu danem besonderen igentum gehoren. 6. Sie ermorden witwen soe fremde und schrecken nicht einmal dava zurück, wellos weisen zu toten. 7. Debi behaupten sie falschlicherweise, dass der Herr es nicht sehe und der Gott Jacobs er Handel nicht bemerk. 8. Denk doch einmal vernünftig nach, unwissenden invoke, one wordet endlich der einzig gelangen. 9. Salty dirgenage, der das or a scharfen hat, etwa nicht horen konnen oder der Skopfer des Orges nicht al sehen. 10. Word dirgenage, der ganz Volker zurechtweisten den Menschen erkenntnis vermittelt, etwa kein Straf verhängen. 11. Der Herr dirt schaut die Gedanken der Menschen und weiss genor, das sie letztlich vergänglich und bedeutungslos sind. 12. Glücklich ist der Mensch, den du, Herr, korrigierst und den du dirch dein Gebot in der Wahrheit unterweist. 13. Der dirt schenkst du im inneren Frieden in Zeiten der Not, bis für die Gottlosen das Endgültig verderben vorbereitet ist. 14. Denn der Herr wird sein Volk niemals im Stich lassen und sein Erbe unter keinen Umständen aufgeben. 15. Schließlich wird die Rechtsprechung wieder zur Gerechtigkeit zurückkehren, woraufhin all aufrichtigen Menschen zustimmen werden. 16. Wer wird mir beistehen im Kampf gegen die Bösen, und wer wird mich gegen die Jubeltäter verteidigen? 17. Wenn der Herr mir nicht geholfen hat, wer ich vermutlich schon längst in der absoluten Still des Todes versunken. 18. Jeds mal, wenn ich befürchtet, den Holt zu verlieren, hat mich den Neid, Herr, wieder aufgerichtet und gestutzt. 19. In Momenten, in denen mich Großsorgen qualten, haben den Trostenden Wert mein Seel wieder belebt. 20. Kann ein corrupt Regierung, die unter dem Deckmantel des Gesetzes Unheil stiftet, gemmels mit dir in Gemeinschaft stehen. 21. Sie verbunden sich gegen das Leben der Gerechten und verurteilen Menschen am Tod, die wollig unschuldig sind. 22. Doch der Herr ist mein sich hier fest und geworden, und mein Gott dient mir als Schutzender Fels, bei dem ich Zuflucht find. 23. A word iver brechen auf sie selbst Zurich fallen lassen und sie aufgrund ihre Bossheit vernichten, j, der Herr, unser Gott, word sie ausloschen.